25. Frage, Gott kann weder sündigen noch sterben. Weiteres sophistisches Argument. Wie kann man also sagen, dass er alles kann? Obwohl Gott weder sündigen noch sterben kann, sagen wir gleichwohl, dass er alles kann, weil das Sündigen oder das Sterben können nicht eine Wirkung der Macht, sondern der Schwäche ist, die es in Gott, der unendlich vollkommen ist, nicht geben kann. Das sind also Privationen. Sünde hat keine selbstständiges, positives Wesen, sondern ist nur das Wegnehmen von etwas Gutem, dass man Gott die Ehre verweigert, dass man etwas nicht in der entsprechenden, geschuldeten Weise tut, sei es auch nur die Absicht, schlecht ist. Man kann auch Sünden rein durch schlechte Absicht begehen, Gedanken und so. Absicht haben zu stehlen, zu morden, Ehebruch zu begehen, ist eine Sünde, sagt der Heiland ganz ausdrücklich. Öfter sogar. Sterben genauso, ist ein reines Malheur, reine Privation. Leib und Seele gehören zusammen, im göttlichen Willen, durch die göttliche Schöpfung und ist eine reine Folge bzw. Bestrafung für die Sünde. Aber es ist kein Normalzustand und am Schluss wird es auch dieser unnormale Zustand, eben sogar die Heiligen im Himmel, Mutter Gottes ausgenommen natürlich, mit Leib und Seele den Himmel aufgenommen worden ist, sich befinden, wird es diesen unnormalen Zustand nicht mehr geben, weil eben dann der Auferstehungsleib wieder da ist. Die Seelen der Heiligen, der Verstorbenen, aller Geretteten und auch der Verdammten, alle wieder ihren Auferstehungsleib haben. For better, for worse. Die einen zur größeren Glorie, die anderen zur größeren Bestrafung der Hölle.